Kräfte bringen sein, dann kann doch nicht sehr viel geschehen. Kräfte müssen der Gewalt und alles wird nun überstehen. Lass den Mann für den Kanzler, dann wie dein Glück in sich ein. Steck genau, kriegst es dein Gang, schon 3000 Jahre lang. Kann der Wind sich drehen, ja, ja. Ins Gesicht nicht gehen, ja, ja. Kann die Paar entstehen, ja, ja. Wird der Wind jetzt ja gehen. Ja, ja, ja. Marcelle und Schandige, da erwacht die Seelenstein. Kinder sehen stille Liebe, ruf es sanft in Ewigkeit. Friede, Freude, Eierkuchen, wer nicht schlägt, bleibt immer tot. In der Stink noch falscher Welten, Mensch, verpackt nicht atemlos. Kann der Wind sich drehen, ja, ja, ins Gesicht ihm weh, ja, ja. Kann die Paar entstehen, ja, ja. Wird der Wind jetzt ja gehen? Ja, ja, ja. Der Hoffnung steppt bald völlig auf. Kann der Wind sich drehen, ja, ja. Ins Gesicht ihm gehen, ja, ja. Kann die Paar entstehen, ja, ja. Wird der Wind jetzt ja gehen? Ja, ja, ja. Kräfte messen der Gewalt und all das wirst du überstehen. Lass den Mann, der sich verschlagen, wie dein Glück ist.